Hallo, meine Magic Man, hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Die Woche ist ja schon wieder geflogen wie verrückt. Wir haben schon wieder Mittwoch und ich weiß gar nicht, wo die Zeit bleibt. Also ich gehe jetzt gerade schon immer morgens ins Gym, also ich gehe abends schon zeitig ins Bett, also ungefähr auf jeden Fall vor 23 Uhr und dann bin ich so nach 7 Stunden Schlaf auch wieder voll am Start, also echt top erholt, so um 6 Uhr. Immer so kurz nach stehe ich auf, dann mache ich schon die erste E-Mail-Korrespondenz und dann macht das Gym um 8 auf. Wie gesagt, dann dusche ich nochmal ein bisschen, starte irgendwie in den Tag, nehme nochmal meine Vitamintabletten morgens, sonst frühstücke ich nicht. Und dann fahre ich auch so kurz nach 8, 9 ins Gym. Und da war ich auch heute Morgen wieder und habe Rücken trainiert, also war wirklich gut. Und was wirklich Spaß macht so früh im Gym, erstmal ist keiner da und also ist kaum jemand da, die Luft da drin ist noch völlig unverbraucht und total frisch, die Sonne hat richtig schön geschienen heute Morgen und ja, also man hat schon viel dann heute, also morgens schon erledigt und das morgens schon weg zu haben, also es fühlt sich gut an, man fühlt sich also wirklich aktiv, es ist wirklich eine tolle Sache und so werde ich das jetzt auch beibehalten mit dem Gym, mal morgens hinzugehen. Wie gesagt, mein Vertrag, hatte ich ja gesagt, läuft da auch bald aus und dann werde ich zu McFit gehen, weil die haben noch andere Möglichkeiten, weil die haben ja 24/7 auf und dann kann ich so mir das legen, wie ich möchte. Und dann macht auch abends trainieren wieder Sinn, weil wenn man dann erst um 21 Uhr zum Beispiel zum Sport kommt, dann kann man sein Training ganz gemütlich auch in die Länge ziehen und nochmal richtig schön intensiv trainieren. Bei uns ist das so, um 22 Uhr muss man dann wieder draußen sein. Und ja, dann mit der Uhr und mit der Hektik und das macht alles überhaupt gar keinen Spaß. Dann fehlt einem der Fokus einfach fürs Training. Und deswegen werde ich das alles so machen. Aber aktuell ist dieses Morgenstrainieren wirklich genau das Richtige für mich und kann ich wirklich empfehlen. Also dann kann man wirklich energetisch in den Tag starten. Ja, Männer, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, bin ich hier wieder in diesem kleinen Fenster. Und ich habe zwei interessante Artikel gefunden, die ich gerne mal mit euch teilen möchte. Und da geht es wieder um ein Hormon. Ich hatte ja in meinem Video meine Meinung zu NoFap und NoPMO. Ich werde es am Ende hier auch nochmal verlinken. Da ging es ja viel um Serotonin und Dopamin für das Belohnungssystem. Und dann gibt es noch ein ganz anderes hochinteressanten Neurotransmitter oder Hormon. Das ist das sogenannte Oxytocin, also das sogenannte Kuschelhormon. Und deswegen ist auch das Thema des heutigen Videos, wie das Oxytocin, also das Kuschelhormon, den Mann betaisiert und dafür sorgt, dass es die, dass die Sicht des Mannes auf den tatsächlichen SMV seiner Frau getrübt ist. Also er kann nicht mehr tatsächlich wahrnehmen, dann, wenn er diesem Oxytocin ausgesetzt ist, welche Art von Frau er da hat. Und deswegen habe ich diese zwei Artikel, ich finde das hochinteressant, die möchte ich gerne mal mit euch teilen. Und ja, ich blende das mal ein. So, wie ich das immer mache, werde ich dann am Ende des, also, nee, nicht am Ende. Also ich werde hier unten in der Infobox dann die Links zu diesen jeweiligen Artikeln noch verlinken, dass der ein oder andere von euch, den das nochmal genau interessiert, das dann nochmal nachvollziehen kann als Quellenangabe oder nochmal nachlesen möchte, wenn man das ein oder andere jetzt hier im Video, wenn das zu schnell ging. Ja, steigen wir nochmal ein. Also auf der Seite braineffect.com gibt es den Artikel, also Oxytocin, so wirkt das Kuschelhormon. Oxytocin, auch bekannt als das Kuschelhormon oder das Bindungshormon, spielt eine zentrale Rolle, wenn es um dein Wohlbefinden geht. Was genau Oxytocin ist, wie die genaue Wirkung aussieht und auf welche Weise du das Hormon steigern kannst, um dein Wohlbefinden zu verbessern, erfährst du in diesem Artikel. Hier, dann steigen wir nochmal ein. Also das ist wirklich hochinteressant. Oxytocin ist Hormon und Neurotransmitter zugleich und hat damit eine Vielzahl an Wirkungen. Also genau das gleiche quasi oder ein ähnliches Hormon wie dieses Serotonin oder auch Dopamin. Das geht dann auch, dockt dann, also dockt an den jeweiligen Rezeptor an und erzeugt dieses Feel-Good oder dieses Entspannung und so weiter. Es besteht aus 9 Aminosäuren und wird von der Hirnanhangdrüse ins Blut abgegeben. Die wohl bekannteste Wirkung von Oxytocin steht im Zusammenhang mit der Geburt. Oxytocin sorgt für die Wehen bei der Geburt und den Milcheinschuss und wird daher auch in der klinischen Geburtshilfe zur Unterstützung eingesetzt. Genauso sorgt das Kuschelhormon aber auch für die Bindung zwischen Mutter und Kind und generell von Menschen. Also auch wir Männer können Oxytocin ausschütten. Und ja, steigen wir mal weiter ein, damit man dann auch versteht, wie das dann wirkt. Auf physiologischer Ebene bewirkt Oxytocin noch mehr, denn es reguliert den Blutdruck und den Cortisolspiegel. Diese beiden Faktoren spielen wiederum eine entscheidende Rolle, wenn es um die Verarbeitung von Stress geht. Cortisol trägt nämlich nicht umsonst den Beinamen Stresshormon. Das heißt, das ist auch hochinteressant, Da müsste ich dann aber nochmal ein Video zu machen, wie Cortisol beispielsweise mit dem Muskelaufbau und so weiter zusammenhängt. Weil wenn man permanent Cortisol, also dieses Stresshormon, ausgeschüttet hat in seinem Blutkreislauf, dann funktioniert das auch mit dem Muskelaufbau nicht richtig, mit der Erholungsphase, mit dem richtigen Reizsetzen und so weiter, weil der Körper braucht auch wirklich diese Erholung. Also nicht nur, dass man liegt und sich erholt, sondern dass man auch tatsächlich entspannt ist und einen niedrigen Cortisolspiegel hat. Und ich hatte bei meiner Ex-Freundin immer das Gefühl, sie treibt mein Cortisol durch die Decke. Den beruflichen Stress, den privaten Stress. Es war einfach verrückt. Es war einfach verrückt. Und ich hatte mit 35, 36 schon mal so einen Druck im Herzen vom Streit und von diesem ganzen Stress, dass ich schon mal eine Vorstufe, also schon mal anfühlen durfte, wie sich das anfühlt, wenn man dann tatsächlich, wenn das dann für das Herz und wenn der Stress einfach zu viel wird. Also ich habe schon den Druck so gespürt, das war heftig, das war eine heftige Erfahrung und das war auch meinem absolut durch die Decke gehenden Cortisolspiegel geschuldet. Und also wie gesagt, Cortisol muss runter und dafür ist halt Entspannung so wichtig. So, grundsätzlich wirkt Cortisol anregend auf dich und macht dich in herausfordernden Situationen wach und leistungsfähig. Wenn du aber chronisch unter Stress stehst, hat Cortisol negative Folgen auf deine Gesundheit. Genau, also dieser permanente hohe Cortisolspiegel macht einen gesundheitlich fertig. Also wenn man einer permanent unter Stress steht, dann treibt den das, also wirklich davon kann man wirklich krank werden und ernsthafte gesundheitliche Probleme kriegen. Und das ist also wirklich eine Katastrophe. Am Anfang ist es aber nicht so, und da gehen wir aber auch gleich drauf ein, wenn man jetzt eine neue Frau kennenlernt zum Beispiel, dann sorgt die dafür, dass das, also wenn ich jetzt gestresst bin, würde jetzt eine neue Frau dafür sorgen, dass viel Oxytocin bei mir ausgeschüttet wird, viel Dopamin und viel Serotonin. Also einmal, damit mein Belohnungszentrum immer getriggert wird, dass ich dieses Feel-Good habe, dass ich mich entspannen kann und so weiter, dass mein Cortisol gesenkt wird, damit ich mich an sie binde. Deswegen ist dieses Oxytocin so wichtig, weil das ist das Bindungs- und Kuschelhormon. So, und schauen wir erstmal weiter. Eine Studie der University of Uppsala in Schweden hat sich mit dem Kuschelhormon Oxytocin und Stress beschäftigt und konnte herausfinden, dass der Neurotransmitter mildernd auf die sogenannte HPA-Achse im Gehirn wirkt, an deren Ende die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol steht. Okay. Auf physiologischer Ebene sorgt Oxytocin also dafür, dass Stress bzw. die Folgen von Stress reduziert werden können und du dich entspannter fühlst. Aber auch im Gehirn hat der Neurotransmitter eine zentrale Funktion und verbessert, wenn er ausreichend vorhanden ist, dein Wohlbefinden. So, und das ist jetzt genau, was passiert, wenn der normale Mann, der jetzt nicht redpilled ist, der dieses Bewusstsein nicht hat, eine neue Frau kennenlernt. So, wir alle wissen das, die schon mal in einer längeren Beziehung waren. Ich sage jetzt einfach mal in einer Beziehung, die zum Beispiel 5 Jahre gedauert hat. Und wenn man das jetzt vergleicht, wie war die Beziehung am Anfang und wie war die Beziehung am Ende? Dann wird man immer sehen, dass man am Anfang, also wirklich, also Vollkontakt gab es ohne Ende. Immer, zu jeder Zeit, 3-mal am Tag, abends, mittags, morgens oder auch mal 3-mal. Und danach hat sie den Mann noch massiert, also bei mir war das so, und wirklich für meine Entspannung gesorgt. Also einmal, dass mein Dopaminsystem und mein Serotoninsystem dieses Feelgood gemacht hat, dass das Oxytocin mich entspannt hat und für all diese Dinge hat sie gesorgt. Und dann tritt diese Bindung ein, dass man sich dann an diese Frau bindet, weil man ja sagt, okay, da ist ja so viel Feelgood, das fühlt sich so gut an und da ist so viel Entspannung drin. So gut habe ich mich noch nie bei einer Frau entspannt. Die sorgt wirklich dafür, dass es mir wunderbar geht. So, jetzt der Mann wie ich jetzt mit dem Red Pill-Bewusstsein, der weiß um die komplette Dynamik. Ich sehe nicht nur den Anfang. Also wenn ich jetzt eine Frau kennenlerne und die sorgt dafür, dass es mir gut geht, dass ich mich entspanne, das nehme ich dankend mit. Heißt aber nicht, dass ich deswegen mit ihr zusammenziehe. Heißt nicht, dass ich deswegen auf die Illusion reinfalle, weil ich weiß, was jetzt passiert. Und ich weiß halt um die komplette Wertschöpfungskette des Kennenlernens bis zur Trennung. Ja, also, die Wirkung von Oxytocin auf dein Wohlbefinden und deine Gesundheit. Jeder Mensch braucht körperliche Nähe, das weiß auch dein Gehirn, denn es schüttet bei sozialen Bindungen, Berührungen und Vollkontakt das Hormon Oxytocin aus. Aufgrund dieser Wirkung ist Oxytocin auch unter dem Spitznamen Kuschelhormon bekannt. Sobald das Hormon bzw. der Neurotransmitter ausgeschüttet wird, versorgt dich das mit einem guten Gefühl. So sorgt es dafür, dass dein Wohlbefinden gesteigert wird, dass es sich bei dem Stoff aber nicht nur um ein Hormon, sondern auch um einen Neurotransmitter handelt, zirkuliert es nicht nur in deinem Blut, sondern auch in deinem Gehirn und steuert so die Aktivität bestimmter Nervenzellen. Eine Studie der University of Zürich hat sich genauer angeschaut, wie Oxytocin auf die Nervenzellen wirkt und dabei herausgefunden, dass du empfänglicher für zwischenmenschliche Signale wirst. Die Studie untersuchte den Zusammenhang von Oxytocin auf das Vertrauen in andere Menschen, was sogar Einfluss auf das eigene Handeln der Probanden nahm. Es zeigte sich, dass das Oxytocin das Vertrauen in andere Menschen und damit auch in das eigene Handeln stärkt. Je mehr die Testpersonen, denen der Stoff und kein Placebo verabreicht wurde, in ihre Mitmenschen vertrauten, desto selbstbewusster wurden sie in ihrem eigenen Handeln. Offener und gelassener in zwischenmenschlicher Interaktion. Diese Wirkung scheint Oxytocin zu besitzen. Wie jetzt auch eine Studie des Department of Physiologie und Pharmazologie in Stockholm, Schweden weiterführend untersuchte, die genauso wie die Forscher die Universität in Zürich vorgingen. Indem Oxytocin die Ausschüttung von Cortisol verringert, reduziert es Stress und aktiviert das Belohnungssystem. So, da haben wir es wieder. Also, es geht permanent um dieses Feelgood. Und wenn, wie gesagt, wenn man den Stress reduziert, zusätzlich wird Dopamin und Serotonin ausgeschüttet, man fühlt sich einfach gut. Und da darf man jetzt aber nicht in die Illusion verfallen, dass das jetzt immer so sein wird. Wenn man das begriffen hat, dass das nur ein kurzer Rausch ist quasi in der Anfangszeit, meinetwegen 6 Monate oder vielleicht auch 9 Monate, wenn man das gut gamet, und länger hält das nicht. Danach ist das normal und dann ist diese Bindung und also eingetreten, man hat sich gebunden an diesen jeweiligen anderen. Das hat das Gehirn gemacht, dass man sich da jetzt so ein bisschen verbunden hat und dass man dort, also diesen Menschen mit diesem Entspannungsgefühl und mit diesem Feelgood in Verbindung bringt. Und dementsprechend will man natürlich mit diesem Menschen zu tun haben, mit dieser Partnerin dann zum Beispiel. Und könnte sich dann auch vorstellen, als Bluepiller jetzt zum Beispiel, okay, das fühlt sich doch alles toll an, das fühlt sich richtig an. Ich bin total entspannt, sie kümmert sich um mich, also ich habe Serotonin, Dopamin, Feelgood, ich habe Entspannung, ich habe Oxytocin und durch dieses Oxytocin binde ich mich ja auch daran. Das geht ja jetzt hier, danach ging die Testperson entspannter mit ihren Mitmenschen um und es verbesserte auf diese Weise ganz einfach das gesamte Miteinander. So, und das ist genau diese Anfangszeit, dieses Vertraute. Und deswegen steht hier auch die Vorteile des Bindungshormons auf einen Blick. Es kann Stress reduzieren, entspannt. Es kann das Belohnungssystem aktivieren, gutes Gefühl. Es kann zu einem vertrauten Umgang mit den Menschen führen, besseres Miteinander. Und genau das gamet ja die Frau. Und das wird sie auch nicht, das hat die Natur in uns Menschen so angelegt. Und das macht die Frau jetzt nicht bewusst. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie am Anfang so viel Vollkontakt will. Bei ihr werden ähnliche Prozesse im Gehirn ablaufen, warum sie das jetzt am Anfang will. So, weil die Natur das in ihr angelegt hat, weil die Natur weiß, nur so wird der Mann sich an sie binden. Weil er mit ihr dieses gute Gefühl, dieses Entspannungsgefühl in Verbindung bringen muss und auch dieses Feelgood mit ihr in Verbindung bringen muss. Nur so bindet sich der Mann an diese Frau. Und das dauert natürlich auch ein bisschen, das geht nicht so schnell. Und deswegen ist sie am Anfang in den ersten 3, 4, 5 Monaten so wahnsinnig aktiv. Irgendwann merkt sie, und da würde ich dann auch sagen, da wird es ihr dann bewusst, dass sie, also das ist so von meiner Wahrnehmung, ob ihr das jetzt genau bewusst ist oder ob sie das unbewusst macht, spielt ja auch im Ergebnis für uns Männer final ja keine Rolle. So, das heißt, aber dann, wenn sie weiß, dass sie die Macht darüber hat, uns entspannen zu können und uns dieses gute Gefühl zu geben, dann kriegen wir diese Entspannung und dieses gute Gefühl immer weniger. Das heißt, sie fängt an, den Mann zu gamen und gibt ihm das nur noch unter Auflagen. Ja, aber erstmal, du hast das und das noch nicht für mich gemacht und wir wollten noch das und jetzt mach doch erstmal das fertig. Also sie fängt dann an, Forderungen zu stellen. Und der Mann möchte immer wieder quasi wie ein Abhängiger von einer Substanz, die quasi nicht offiziell verkauft werden, will er immer wieder diese Substanz. Also er will immer wieder, dass diese Hormone ausgeschüttet werden, was ja auch normal ist. Also der Mensch möchte sich gut fühlen, er möchte Stress reduzieren, er möchte dieses Feelgood des Belohnungssystems. Und wenn man das nicht verstanden hat, wird man auf diese Art und Weise, das ist dann diese Dynamik der Anziehung, von der ich immer rede, dieser Windschatteneffekt, sie nimmt was raus, der Abhängige will aber mehr davon und sie weiß jetzt, okay, ich kann noch weiter zurückgehen und er wird immer mehr tun, um wieder an dieses Gefühl zu kommen und wieder auf diese Art und Weise belohnt zu werden. Und dann übernimmt sie die Kontrolle. Und dann wird der Mann betaisiert. So. Also das sind ganz interessante Dynamiken, die da stattfinden und deswegen, wie gesagt, wollte ich euch diesen Artikel mal zeigen. Es geht hier unten noch weiter. Könnt ihr euch ja dann durchlesen, wenn ihr das ganz interessant... Ach ja, hier unten, das wollte ich auch noch mit euch zeigen. Wollte ich euch auch noch zeigen. 10 Wege, wie du dein Oxytocin-Level natürlich erhöhen kannst. Also die wollen hier noch irgendein Supplement verkaufen, jetzt entdecken. Also da glaube ich jetzt nicht dran. Wie gesagt, das geht auch auf natürlichen Wege. Aber man muss halt deswegen auch NoFap oder NoPMO, man muss mit diesen Ausschüttungen von diesen Neurotransmittern und Hormonen bewusst umgehen. Also man darf das nicht einfach nur permanent aktivieren und triggern, weil dann treibt einen das von seinem eigentlichen Ziel weg. Und plötzlich ist man nur noch so ein Dopaminabhängiger und abhängig von Feelgood und abhängig von Entspannung. Und da will man nicht hin. Und deswegen, natürlich hat das alles positive Effekte, die man mitnehmen kann. Das ist überhaupt nichts dagegen zu sagen. Aber auf einer bewussten Art und Weise und sehr dosiert. So würde ich das empfehlen anzuwenden und so mache ich das bei mir selbst. Und ja, also 10 Wege, wie du dein Oxytocin-Level natürlich erhöhen kannst. Und da sieht man wieder, das deckt sich wieder genau mit der Anfangszeit, wenn man das jetzt zwischen Mann und Frau mal, also diese Beziehungsdynamik, die Kennenlerndynamik, wie funktioniert sowas? So, was macht eine Partnerin, wenn man sie neu kennengelernt hat? Natürlich massiert sie einen am Strand. Sie cremt einen ein und nutzt die Gelegenheit, natürlich auch das Gleiche, wenn man jetzt am See liegt, mit einer Massage zu verbinden und diese Berührung halt einfach zu erzeugen. Weil das wiederum in dem Mann Oxytocin ausschüttet, also dieses Bindungs- und Kuschelhormon, so, weil nur so kann sie den Mann dazu bewegen. Anders funktioniert das nicht. Und deswegen gibt es auch in der Anfangszeit beispielsweise viel Kuscheln und viel Vollkontakt. So, Dinge zu tun, die man liebt, wenn man kriegt jetzt mal was Leckeres zu essen und so weiter. Was mit Tieren? Bei Tieren funktioniert das übrigens auch. Tiere haben auch dieses Oxytocin. Ich merke das mit meinen Hunden beispielsweise, wenn man sich auch tief in die Augen guckt, dann wird auch Oxytocin ausgeschüttet, beim Hund auch. Dann stärkt das auch die Bindung von dem Hund beispielsweise zu dem Menschen. Der Hund liebt einen also wirklich. Und das muss ich an dieser Stelle auch nochmal einschieben, weil das ist mir echt mal wichtig, dass ich das mal sage. Das ist total krass. Also die Frauen, die wollen zu Girls Night Out ohne Männer, die wollen sich da die Alphas angucken und möglicherweise auch ein bisschen Sackhüpfen machen. Und Und wenn Kimber beispielsweise, wenn wir, also auf meinem ehemaligen Grundstück, da haben wir viel Platz, wenn er beispielsweise mit einer Bekannten dann mit hinten auf die Wiese gehen soll, dann geht er nur 2 Schritte mit, dann dreht er sich um, guckt mich an und fragt, ob das okay ist. Das muss man sich mal vorstellen. So. Also er will meinen, dass ich sage, ja, es ist okay, geh mit. Dann geht er erst mit, sonst geht er nicht mit. So. Da sieht man, was Loyalität ist. Das kann man von einer Frau nicht bekommen. Ja. Also die Sinne aktivieren durch gutes Essen, gute Musik, ganz viele Umarmungen, soziale Interaktionen auf Social Media, Meditation, Geschenke schenken, empathisch sein. Gut, das sind alles Dinge, die Oxytocin erhöhen und da muss man natürlich aufpassen. Und wenn man jetzt, wie gesagt, diese langen Beziehungen schon mal hatte, also die komplette Wertschöpfungskette der Beziehung durchlebt hat, dann weiß man, am Anfang gibt es davon sehr viel, am Ende gibt es davon quasi gar nichts mehr. Weil die Bindung ist ja schon da und man hechelt immer wieder diesem guten Gefühl hinterher, wie dem einzigen, den man hat, dem einzigen Provider, der einem das quasi providen und anbieten kann. Ja, jetzt habe ich noch einen zweiten Artikel, der ist also auch hochinteressant. Das ist von Spiegel Wissenschaft. Werde ich euch auch, wie gesagt, hier unten in der Infobox verlinken. So, das ist auch hochinteressant. Kuschelhormon macht Partnerin attraktiver. Weshalb bleiben manche Männer treu? Bonner Forscher erklären anhängliches Verhalten mit dem Kuschelhormon Oxytocin. Wer es als Nasenspray verabreicht bekommt, hält Distanz zu anderen Frauen. Das ist jetzt von 2013, aber das dürfte ja nichts an der Aktualität ändern. Oh, sorry, ich muss mal einen Schluck trinken. Bonn. Nicht etwa Moralvorstellungen halten liebende Paare oder Eltern zusammen. Des Rätsels Lösung liegt im Hormon Oxytocin. Dieser Meinung sind zumindest Forscher der Universität Bonn. Sie fanden heraus, dass das als Kuschelhormon bekannte Oxytocin bei Männern eine wichtige Rolle für Treue und monogames Verhalten spielt. Also seid vorsichtig, wenn die Frau in euch dieses Oxytocin triggern möchte oder auslöst. Haben Männer eine erhöhte Oxytocin-Dosis im Gehirn, erscheint die eigene Partnerin im Vergleich mit anderen Frauen attraktiver, wie die Experten in der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences berichten. Die Forschergruppe hatte 40 heterosexuellen Männern, die in einer Partnerschaft lebten, ein Oxytocin-Nasenspray verabreicht und die Auswirkungen des Hormonschubs dokumentiert. So, und da haben wir es jetzt schwarz auf weiß stehen. Also die haben das da jetzt rausgefunden an der Universität Bonn. Dass, wenn die Frau den Mann, also durch viel Nähe, durch viel Vollkontakt, durch viel Entspannungsmassagen, viel Körperkontakt, viel Blickkontakt und so weiter, wohlwollend sich in der Anfangszeit ihn, es ist Manipulation, auf sich quasi ausgerichtet hat, dann findet er die eigene Frau attraktiver als andere Frauen. Selbst wenn sie nicht attraktiver ist. Einfach nur, weil es die eigene Frau ist und weil er mit ihr dieses Feel-Good und diese Stresslevel-Herabsenkung verbindet. Das ist alles. Und deswegen wirkt sie attraktiver, weil dieses Gesamtpaket von dem, was sie anbieten kann an Feel-Good, halt sie attraktiv macht. Auch wenn sie nicht attraktiver ist. Und das führt dann dazu, das habe ich einfach in der Praxis auch schon gemerkt, wenn ich Freunde habe und ich sage, ey, was hast du mit dieser Frau? Die macht dich fertig, die bedeutet deinen Untergang. Wie die dich behandelt, was sie sich rausnimmt, wie mieslaunig die ist und so weiter. Und der jeweilige Partner und dann Freund von mir, der sieht das gar nicht so. Der sagt, ah, das ist gar nicht so, du kennst sie nicht so gut, du kennst sie nicht so, wie ich sie kenne, du weißt ja gar nicht. Das kommt dann als Argument, aber er weiß gar nicht, dass er manipuliert ist. Dass er durch diese Oxytocin, wofür, also sie sorgt laufend für eine Oxytocin-Ausschüttung in seinem Gehirn und deswegen ist seine Sicht auf die Realität getrübt und er findet seine Frau im Vergleich zu anderen Frauen attraktiver. Er findet möglicherweise auch seine Frau attraktiver als eine weitaus attraktivere Frau. Kann das gar nicht mehr objektiv bewerten. Also das ist schon, das sind diese Dynamiken da drin, das sind diese Auswirkungen von diesem Oxytocin und das sollte man einfach mal gehört haben und sich das mal bewusst machen und dann versteht man auch, wie die Dynamiken sind. Ja, eigentlich sei Monogamie bei Säugetieren nicht sehr verbreitet. Das wissen wir inzwischen alle, sagt der Leiter der Studie René Hurlemann vom Universitätsklinikum Bonn. Der Mensch bildet eine Ausnahme. Tja, dem würde ich mich jetzt nicht anschließen, dass der Mensch besonders monogam ist, auch gerade die Frau nicht. Aber das Oxytocin sorgt halt dafür, dass das in der Anfangszeit oder auch über einen gewissen Zeitraum so sein kann. Die Wissenschaft rätsele daher seit langem, warum Paare treu und zweisam sind. Die Ergebnisse der Bonner Studie deuteten darauf hin, dass Oxytocin eine Ursache dafür sein könnte. Auf Distanz. Zu ähnlichen Erkenntnissen waren Forscher bereits 2012 gelangt. Oxytocin hält gebundene Männer vom Flirten ab. Wer im Experiment das Hormon als Nasenspray verabreicht bekam, hielt deutlich größere Distanz zu schönen Frauen. Das Kuschelhormon sorge auch dafür, dass beim Anblick der eigenen Partnerin das Belohnungszentrum im männlichen Gehirn aktiviert wird. Berichteten nun die Bonner Wissenschaftler. Ja, das ist genau das, was ich auch sagte, wenn der Mann dann seine eigene Frau anschaut, die permanent in ihm permanent für seine Oxytocin-Ausschüttung sorgt, dann verbindet man damit dieses Feel-Good, dieses, oh ja, das Belohnungszentrum, also genau, da steht es ja, der eigenen Partnerin, das Belohnungszentrum im männlichen Gehirn aktiviert wird, also beim Anblick der eigenen Partnerin. Und ja, dann wird Dopamin, Serotonin, Oxytocin ausgeschüttet, man guckt seine Partnerin an und fühlt sich gut, obwohl es überhaupt nicht gut ist. Deswegen darf man auch, deswegen sind Gefühle diesbezüglich auch wirklich täuschend. Das trübt das logische Denken des Mannes. Meiner Meinung nach. Dieser biologische Mechanismus ist einer Droge sehr ähnlich. Hier steht es auch nochmal. Sagte Hurlemann, beim Anblick von Kolleginnen oder Bekannten bleibe diese Wirkung aus. Sowohl in der Liebe wie auch beim Konsum von Drogen streben Menschen nach der Stimulation des Belohnungssystems im Gehirn. Aha, okay. Bei der Liebe also genauso wie bei Drogen. Und Drogen, wie wir wissen, sind nichts Gutes. Und in der Kombination würde ich auch sagen, Liebe wie auch bei Drogen ist dann in dem Fall für den Mann auch nichts Gutes. Und deswegen habe ich beispielsweise für mich gelernt, mit Gefühlen für Frauen muss man sich sehr zurückhalten. Da darf man gar nicht rein. Also da muss man wirklich eine emotionale Distanz schaffen. Das muss man in sich, in so einem wirklich wertvollen Tresor abschließen. Weil in dem Moment, wo man der Frau seine Gefühle gibt, wird sie sie zu den Ungunsten des Mannes verwenden. Das ist meine Erfahrung und deswegen kann ich Frauen keine Gefühle mehr zukommen lassen. Gerne für meinen Hund, gerne für ein Tier. Ich spende auch für Tier, für, wie heißen diese Tier, ich komme jetzt nicht drauf, Lebenshof gibt es. Die nennen sich nicht Gnadenhof, die nennen sich Lebenshof. Ich will ja auch für niemanden Werbung machen, wirklich für niemanden. Das mache ich einfach für mich so privat, weil wenn ich jetzt eine Rechnung schreibe, beispielsweise als Makler, steht da drauf 28.000 Euro, dann schiebe ich mal einen Tausender oder auch mal 2.000 rüber, weil am Ende des Tages macht es für mich keinen Unterschied. Ich kann es tatsächlich sogar von der Steuer absetzen. Und das fühlt sich für mich auch gut an, wenn ich diesen Menschen, die Tiere beispielsweise aus diesen prekären Situationen, auch hier in EU-Nachbarländern und so weiter, hier rüberholen, vermitteln, sich einfach darum kümmern, dann finde ich, ist das eine tolle Arbeit. Und da finde ich, ist dann sowas besser investiert. Also bevor ich eine Frau nochmal auf ein Date einlade und da 70, 80, 120 Euro für diesen Dummfug bezahle, spende ich das lieber dem ortsansässigen Tierheim oder für irgendwas anderes, für irgendwas Sinnvolles. Oder auch für Menschen, die irgendwo in schwierigen Situationen sind. Aber für Frauen jetzt wirklich aus diesem Beziehungskontext heraus, da bin ich kalt, wirklich kalt. Ja. So viel zu mir. Hurlemann verweist auch auf andere Zusammenhänge. Warum berühren sich Paare so häufig? Weil auf diesem Wege der Oxytocin-Spiegel hochgehalten wird und dadurch wiederum wird die Bindung stabilisiert. Logisch, ihr kennt das, junge Beta-Männer, die im Auto sitzen mit ihrer frischen Freundin, da wird Händchen gehalten, da werden Beine gestreichelt, so, ach Mensch, an der Ampel wird sich geküsst und dieses ganze, oh, da wird sich nochmal ein Arm genommen und da wird über den Arm gestreichelt und die ganze Zeit wird das veranstaltet, damit sich die Bindung verstärkt, damit der Mann sich mehr an die Frau bindet. Und das ist der ganze Hokuspokus. Das muss man halt einfach verstehen und deswegen ist nicht alles, was sich gut anfühlt, auch richtig. Im Long Run. Und da werde ich auch nochmal ein anderes Video zu machen. Und da finde ich die Überschrift jetzt schon interessant, die habe ich schon die ganze Zeit so im Kopf, dass der Erfolg des Mannes maßgeblich davon bestimmt wird, nicht welche Frau er bekommt, sondern welche Frauen er alles ablehnt. Weil das bestimmt den Grad seiner Freiheit. Wenn die Männer nicht in der Lage sind, Frauen abzulehnen, dann können sie nicht auf ihrem Weg bleiben, sondern zack, stehen dann da mit der Frau. Und lassen sich nieder, mieten sich Wohnungen, kaufen sich Häuser und so weiter, statt einfach auf ihrem Weg weiterzugehen und Erfolg zu machen. Ja, Männer, ich denke, die Message ist klar, die hier drin steckt und diese Information wollte ich einfach mal mit euch teilen. Ich sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf eure Meinungen und Kommentare dazu, natürlich auch auf eure Daumen hoch. Ich bedanke mich vielmals bei euch für euren Support. Ich habe jetzt schon 1140, glaube ich, Abonnenten. Dank euch, also das ist wirklich heftig. Ich bin sehr dankbar dafür. Ich darf jetzt, achso, das möchte ich auch nochmal loswerden. YouTube hat mir gestattet, dass ich diese Videos monetarisieren darf. Finde ich hochinteressant. Das eine Mal habe ich da irgendwas falsch angeklickt, da waren wohl in dem einen Video dann 5 Werbespots hintereinander drin. Das war natürlich nicht gewollt, das kann ich selber verstehen. Gut, ich blende das jetzt aus, weil wie ihr seht, ich habe hier so einen Blocker drin in meinem Browser. Und ansonsten habe ich auch YouTube Premium, weil ich gucke halt gerne meine Content Producer und die ganzen Inhalte, die ich hier bei YouTube gucke. Und da ist auch immer Werbung drin gewesen. Das nehme ich jetzt dem Content Producer nicht übel, aber deswegen habe ich gesagt, okay, für diese 12, 13, 14 Euro im Monat, was YouTube Premium kostet, das ist es mir einfach wert, dass ich diese Inhalte, die mir wichtig sind, einfach ungestört im Auto, auf dem Smartphone und so weiter mir anhören kann. Und das wäre mir sogar 50 Euro im Monat wert, spielt gar keine Rolle, weil ich mag halt meine Content-Producer, gucke die gerne und die möchte ich auch ungestört ohne Werbung sehen. Ich kann natürlich verstehen, dass die da Werbung zwischenklicken, dass die da ein paar Euros rauskriegen können, aber von YouTube Premium kriegen die, glaube ich, auch was ab, wie gesagt. Dabei sowas bin ich nicht geizig, also völlig klar. Support ist kein Mord, sagt man immer so schön, ne? Ja, wie gesagt, also ich möchte nicht, dass ihr 5 Werbevideos seht in so einem 20-Minuten-Video von mir. Das war nicht beabsichtigt. Und aber ich werde mir nicht. Ihr sollt nochmal meinen Hintergedanken dabei verstehen. Ich kann mir vorstellen, weil man muss ja verstehen, dass diese Videoplattform ist natürlich ein wirtschaftlich handelndes Unternehmen. Und am Ende des Tages möchten die Umsätze. Und wenn die mit Content meiner Art Umsätze generieren können, weil Werbepartner sagen, okay, ich schalte bei den Videos. Weil so wie ich das verstanden habe, können das die Werbepartner bestimmen. Korrigiert mich, wenn ich das falsch sehe. Ich schalte bei den Videos und die YouTube macht Umsätze mit Content meiner Art. Und sagen wir mal, es gibt jetzt 300.000 Content-Producer meiner Art, ich weiß es nicht, oder nur 5.000. Aber die machen jetzt am Jahresende mit YouTube gemeinsam zum Beispiel 50 Millionen Umsatz oder 10 Millionen Umsatz, keine Ahnung. Dann könnte ich mir vorstellen, dass die Content unserer Art in der Manosphere einen gewissen Wert beimessen, weil die sagen, ey, damit können wir auch Umsätze machen. Ich mag da falsch liegen, aber das ist mein bescheidenes Verständnis der Dinge und deswegen, glaube ich, ist das alles nicht ganz so schwarz und weiß zu sehen an der Stelle. Ja, Männer, ich sage danke für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, ich freue mich auf eure Kommentare, auf eure Daumen hoch und natürlich auf eure Abos und wir sehen uns morgen. Tschüss!